Juni 1988. Das Kölner Massenblatt Express beginnt die Serie Der neue Satanskult, die Jugendseuche Okkultismus. Ebenfalls im Juni 1988 bringt die deutsche Frauenzeitschrift Brigitte einen Artikel mit der Überschrift Geht die Jugend zum Teufel? Gläserrücken, Kartenlegen, schwarze Messen und Satanskult. Deutsche Jugendliche zieht es zum Übersinnlichen. Mai 1988. Das katholische Magazin Weltbild druckt einen mehrseitigen Beitrag mit dem Titel Von allen guten Geistern verlassen. Okkultismus, die neue Droge für Schüler. Einen Monat früher, im April 1988, beschäftigt sich die deutsche Illustrierte Quick mit diesem brandheißen Thema. Teuflische Gefahr, Geisterglauben, schwarze Messen, Schüler im Sog des Okkultismus steht als Überschrift über der Titelgeschichte. Auch das noble Nachrichtenmagazin Der Spiegel warnte seine Leser vor den brisanten Freizeitaktivitäten vieler Jugendlicher. Bereits im Oktober 1987 brachte das Hamburger Blatt einen ausführlichen Artikel zum Thema Satanskult an deutschen Schulen. Jugendliche suchen den Draht zum Jenseits. ...1981 erschien in einem christlichen Verlag ein Buch mit dem Titel Das Okkulte. Der Autor, Dr. Helge Stadelmann, beginnt seine Ausführungen mit folgender Feststellung. Der Okkultismus blüht heute. Das überrascht, denn an sich gibt sich unsere aufgeklärte Zeit über alles Übersinnliche erhaben. Teufel, Dämonen, Aberglaube und Magie sind Begriffe, die der moderne Mensch scheinbar überwunden hat. 1973 wird das 300.000. Exemplar eines Heftchens gedruckt, das von der Evangelischen Landeskirchlichen Volks- und Schriftenmission Lemgo-Lieme herausgegeben wird. Es heißt, im Bann dämonischer Mächte. In einer Art Einleitung schreibt der Autor Heinrich Müller, durch unser Volk geht eine dunkle Flut, die unzählige Menschen vergiftet hat. Viele haben sich dem Aberglauben und der Zauberei hingegeben. Wir sehen, der Okkultismus hat nicht erst seit Frühjahr 1988 Konjunktur. Doch kehren wir in die Jetztzeit zurück. Okkultismus heute. Da muss zunächst die Frage beantwortet werden, was ist eigentlich Okkultismus, was heißt eigentlich Okkult? Ursprünglich stammt der Begriff von dem lateinischen Occultus ab, was übersetzt geheim oder verborgen bedeutet. Unter Okkultismus wird heute die praktische und theoretische Beschäftigung mit den geheimen, verborgenen, von der Wissenschaft noch nicht allgemein anerkannten Erscheinungen des Natur- und Seelenlebens verstanden. Mit anderen Worten, im Okkultismus geht es um das Übersinnliche, das Übernatürliche, um Phänomene, die das raumzeitliche und auf die fünf Sinne angewiesene Begrenztsein des Menschen durchbrechen, ja, geradezu sprengen. Und um diese Phänomene erlebbar, erfahrbar zu machen, werden okkulte Praktiken angewendet. Es sind spezifische Verfahren, durch die versucht wird, mit dem Übersinnlichen in Verbindung zu treten. Zum Beispiel mit einem Jenseits, in dem sich Verstorbene und andere Geister aufhalten sollen. Solche Verbindungen zu dieser Welt der Geister werden in spiritistischen Sitzungen gesucht, mittels eines dreibeinigen Tischchens oder eines kleinen Gläschens. Wie funktioniert das? Zunächst bei dem Tischchen. Dieses dreibeinige Tischchen besteht aus zwei Beinen, die auf Kugeln laufen. Das dritte Bein dagegen ist ein Bleistift oder ein Kugelschreiber. Ein oder mehrere Teilnehmer legen nun die Finger oder die Hand leicht auf das Tischchen und beginnen dann Fragen an das Jenseits zu richten. Dann kann es sein, dass sich das Tischchen in Bewegung setzt und fortlaufend Worte oder Sätze auf die jeweilige Unterlage kritzelt. Beim Gläschenschieben oder Gläschenrücken ist es ähnlich. Dabei wird ein umgestülptes Glas in der Mitte eines Tischchens platziert. Um dieses Glas herum liegen kreisförmig Karten mit den 26 Buchstaben des Alphabets und den Zahlen 0 bis 9 sowie einer Ja- und einer Nein-Karte. Nun legen, wie beim Tischchen, alle Beteiligten einen Finger auf das umgestülpte Glas, das dann auf Jenseitsfragen zu den einzelnen Buchstaben hintanzen und Antworten buchstabieren soll. Ähnlich wie das Gläschenschieben funktioniert auch das Pendeln über einem Alphabet oder nach dem Ja-Nein-Prinzip das Pendeln über Fotos, persönlichen Gegenständen oder Medikamenten. Auch hier ist das Pendeln ein Werkzeug, sozusagen das letzte Glied einer Verbindung aus dem Jenseits in das Diesseits. Doch dieses letzte Glied setzt sich nicht alleine in Bewegung, sondern nur, wenn Menschen als Zwischenglieder mit im Spiel sind. Ein anderes Werkzeug zwischen Diesseits und Jenseits sind die Tarotkarten, mit denen man Wahrsagerei betreiben kann. Das Tarotkartenspiel besteht aus 78 bunter Karten mit geheimnisvollen Bildern und Symbolen sowie magischen Formeln. Mittels dieser Bilder kann sich der Wahrsagende in einen trancehaften Bewusstseinszustand versetzen, um dann mit einer jenseitigen Sphäre Kontakt aufzunehmen. Die Tarotgläubigen nehmen an, dass die Kartenbilder ein Abbild des Kosmos und seiner ewigen Gesetze beinhalten. Dieser Kosmos bestehe aus Energie, die sich mittels Bilder einem menschlichen Bewusstsein mitteilen könne. Durch das Betrachten der Bilder sei man in der Lage, Zugang zu diesem Energiekosmos zu gewinnen und seine Kräfte für sich oder für andere wirksam werden zu lassen. Auch hier wird wieder der Draht zu einer übersinnlichen Welt hergestellt, einer Sphäre jenseits unserer Sinne. Die übersinnliche Welt kann sich aber nicht nur über tote Hilfsmittel wie ein wanderndes Gläschen oder die Wahrsagekarten mitteilen, sondern auch den Menschen direkt und ihn als einziges Werkzeug benutzen. Und hier sind wir bei einem weiteren Hauptgebiet des Okkulten, das als letztes vorgestellt werden soll, das Channeling, wie es heute modern heißt. Der Begriff kommt aus dem Amerikanischen und meint, dass sich Menschen als Kanal für jenseitige Wesenheiten zur Verfügung stellen. Es sind mittels Personen, die Botschaften aus einer anderen Welt in unsere Realität hinein mitteilen. Deshalb werden solche Personen auch Medien genannt. Geistwesen sprechen dann aus diesen, zumeist in Trance befindlichen Medien oder lassen sie in Form des automatischen Schreibens etwas aufschreiben, nach dem Motto, das Jenseits bittet zum Diktat. Prominenteste Vertreterin des Channeling ist die US-Schauspielerin Shirley MacLaine, der nach eigenen Angaben aus dem Jenseits ihr Buchbestseller Tanz im Licht diktiert wurde. Bei all diesen gerade vorgestellten Okkultpraktiken spielt ein Jenseits mit Jenseitswesen die zentrale Rolle. Und dieses Jenseits hat Botschaften, die sich in Form von Trance-Reden, automatischem Schreiben oder anderen physikalischen Phänomenen äußern können. Dieses gesamte System beruht natürlich auf der Annahme, dass so ein Jenseits mit Jenseitswesen existiert. Im Spiritismus beispielsweise wird angenommen, dass ein persönliches Überleben nach dem Tode möglich ist und sich Verstorbene als Geister aus einem Jenseits melden können. Diese Geister müssen nicht ausschließlich verstorbene Erdenbürger sein. Viele Okkultjünger sprechen auch von anderen Geistwesen, deren Zuhause ebenfalls ein Jenseits sein soll. Auch sie können sich angeblich mitteilen. Wer immer sich nun aus dem Jenseits melden mag, verstorbene Geister oder andere unbekannte Geister, feststeht eines: Es sind eigenständige Wesenheiten. Nun stellt sich die Frage, welche Bedeutung haben solche eigenständigen Wesenheiten? Was wollen sie? Welche Rolle spielen sie? Eine noch viel grundsätzlichere Frage ist die: Gibt es so ein unsichtbares Jenseits überhaupt? So eine zweite Wirklichkeit hinter unserer Wirklichkeit? Oder ist dies nicht alles vielmehr ein Hirngespinst, eine raffinierte Selbsttäuschung? Die Tiefenpsychologen, die sich mit diesem Thema sehr eingehend auseinandergesetzt haben, meinen: Die Geister sind natürlich nicht Geisterwesen, die außerhalb des Menschen existieren und ihn beeinflussen, von ihm Besitz ergreifen und so weiter, sondern eigene Vorstellungen des Menschen, Bilder seiner Psyche, Manifestationen seines eigenen Ich. Sind Geister also nur Kreationen unseres Unterbewusstseins, rein menschliche Erfindungen? Die Geister, die sich in den spiritistischen Sitzungen angeblich melden, müssten demnach von den Beteiligten quasi selbst erschaffen worden sein. Und das schreibende Tischchen, das tanzende Gläschen oder das ausschlagende Pendel funktionieren somit nur aufgrund rein menschlicher, möglicherweise tief verborgener seelischer Aktivitäten. Professor Johannes Michaud, Inhaber des einzigen Lehrstuhles für Psychologie und Grenzgebiete der Psychologie an der Universität Freiburg, erklärt denn auch die okkulten Erscheinungen so. Es gibt eine Tendenz der menschlichen Psyche, Gedanken oder Vorstellungen, die noch nicht bewusst sind, in Bewegungen umzusetzen. Beim Pendeln und beim Gläserrücken sind unbewusste Muskelbewegungen für den Ausschlag des Pendels verantwortlich. Die Meinung der Wissenschaft ist also klar. Es gibt keine Geister, somit auch kein Jenseits. Die Tiefenpsychologie als Wissenschaft ist allerdings noch keine 100 Jahre alt. Demgegenüber stehen einige Jahrtausende Menschheitsgeschichte, in denen Milliarden von Menschen an eine Geisterwelt nicht nur glaubten, sondern auch intensiv mit ihr verkehrten. Sollten sich die sogenannten Primitiven vieler Jahrhunderte grundlegend getäuscht haben, Millionen von teilweise hochintelligenten Menschen? Eines lässt sich zunächst klar feststellen. Zu allen Zeiten der Menschheit, in allen Kulturen, auf allen Erdteilen, trat und tritt immer noch so ein belebtes Jenseits in Erscheinung, und die Techniken, um mit diesem Jenseits in Verbindung zu treten, sind überall im Kern immer dieselben geblieben. Hier stehen die Erfahrungen und Erlebnisse aus einer jahrtausendealten Menschheitsgeschichte der Meinung einer ziemlich jungen Wissenschaft entgegen. Welches dieser beiden Erklärungsmodelle trifft nun die Wahrheit? Wer sich aufmacht, um zu dieser Frage eine Antwort zu finden, der wird früher oder später auf eine einzigartige Informationsquelle stoßen, die Bibel. Sie präsentiert uns eine Menge von Fakten über die Beziehung von Diesseits und Jenseits. Nun ist die Heilige Schrift aber kein Nachschlagewerk im landläufigen Sinne. Die Worte und Sätze stammen von Gott höchstpersönlich, von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der somit auch alle Zusammenhänge seiner Schöpfung kennt, der Sichtbaren wie der Unsichtbaren. Die Tatsache, dass die Bibel nun von Menschen aufgeschrieben wurde, ändert nichts daran, dass dieses Buch trotzdem Gottes direkte Mitteilungen an die Menschen enthält. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 heißt es: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützt sich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Also die ganze Schrift, die ganze Bibel ist von Gottes Geist den Schreibern eingegeben. Sie ist nützlich zur Belehrung, Überführung, zur Rechtweisung und Erziehung. Fangen wir vorne an, sie ist nützlich zur Belehrung. Nun, was lehrt die Bibel in Bezug auf unser Thema? Die Bibel bezeugt uns in vielen Beschreibungen, dass es eine sichtbare und eine unsichtbare Wirklichkeit gibt. Im Alten wie im Neuen Testament finden wir Erlebnisse beschrieben, in denen Menschen hautnah Kontakt mit dieser anderen, unsichtbaren Wirklichkeit hatten, mit ihr in Berührung kamen. Eine der eindrucksvollsten und wohl bekanntesten Beschreibungen steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Es ist die Bekehrungsgeschichte des Christenverfolgers Saulus. Auf der Reise aber begab es sich, als er sich der Stadt Damaskus näherte, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Und als er zur Erde fiel, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Der aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. In diesem Damaskus-Erlebnis spricht Gottes Sohn selbst zu einem Menschen, aus der unsichtbaren Welt in eine sichtbare Welt hinein. Ein Prinzip, das immer wieder im Alten wie im Neuen Testament auftaucht. Die unsichtbare Welt öffnet sich für die sichtbare Welt. Die Aktivitäten gehen aber von dort aus, nicht umgekehrt. Diese unsichtbare Welt öffnet sich nicht, weil sie irgendwie beschwört wird oder mit Techniken angepeilt wird. Sie öffnet sich von selbst, wann und wo sie will. In der Bibel wird diese unsichtbare Welt nicht näher beschrieben. Aber es wird uns mitgeteilt, dass außer Gott und seinem Sohn Jesus Christus sich in dieser unsichtbaren Welt noch andere Wesen aufhalten. Es sind die Engel. Die Engel werden 108 Mal im Alten Testament und 165 Mal im Neuen Testament genannt. Nach Psalm 148 sind alle Engel Geschöpfe Gottes. Die Bibel beschreibt sie als Persönlichkeiten, die sogar Namen haben. Gabriel, Michael, Satan. Weiter erfahren wir, dass unter den Engeln eine gewisse Rangordnung besteht und dass sie zahlreiche Aufgaben haben, als Boten Gottes zum Beispiel. Engel haben also Aufträge, Gottes auszuführen. Dabei fällt auf, dass diesen Wesen aus der unsichtbaren Welt auf unserer Erde nichts unmöglich erscheint. Sie können sich sogar über physikalische Gesetzmäßigkeiten hinwegsetzen, wie die Befreiungsgeschichte des Apostels Petrus aus dem Gefängnis belegt, in Apostelgeschichte 12 nachzulesen. Die Bibel gibt uns ganz klar darüber Auskunft, dass die Engel über größere Macht und Stärke verfügen als wir Menschen und auch über umfangreicheres Wissen. Die Engelwesen waren schon da, als Adam und Eva das Licht der Welt erblickten. Gott sagte zum kranken Hiob, einem Mann des Alten Testamentes, »Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über sie die Messschnur gezogen? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes, also die Engel, jauchzten?« Irgendwann, niemand weiß wann, hat es in der Engelwelt einen Aufstand gegeben. Inszeniert wurde dieser Aufstand von einem Engel in überaus hoher Stellung vor Gott. Seine Benennungen wie Sohn der Morgenröte oder Glanzgestirn charakterisieren ihn auch als Erscheinung, die außerordentlich schön gewesen sein muss. Doch aus dem Sohn der Morgenröte wurde ein schwarzer Engel. Der Grund? Dieses überragende Engelwesen versuchte mit einigen Anhängern eine Rebellion gegen seinen Schöpfer. Es versuchte, Gott zu entthronen. Die Folge? Der Sohn der Morgenröte und seine Vasallen wurden von Gott selbst gestürzt und in die Finsternis verbannt. Seit diesem Fall, konzentrieren sich die gefallenen Engel, die Dämonen, mit ihrem Chef Satan auf ein ganz bestimmtes Aktionsfeld. Paulus schreibt in Epheser 6, »Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.« Satan und seine Dämonen sind aber immer noch Engel. Deshalb haben sie auch übermenschliche Kräfte und übermenschliches Wissen. Die Bibel lässt nun erkennen, wie Natur und Temperament dieser Dämonen beschaffen sind. Im Markus-Evangelium richtet Jesus Befehle an sie. Sie können reden und sie antworten ihm. Die Dämonen empfinden Angst, sie äußern bestimmte Wünsche und sie können sich mit anderen Geistern verständigen. Nicht alle Dämonen sind gleich böse, auch können sie besonders in Zorn geraten. Kurzum, Dämonen sind nach dem Zeugnis der Bibel ganz reale Wesen mit Persönlichkeiten von unterschiedlichem Charakter und sie gehören mit ihrem Chef Satan zur Welt der Finsternis. Wir haben somit in der unsichtbaren Dimension zwei Bereiche. Das göttliche Reich des Lichts und das dämonische Reich der Finsternis. Dieses Reich der Finsternis kann sich nach den Beschreibungen der Bibel aber nicht so öffnen wie der Bereich des Lichts, die Sphäre, wo die guten Engel Gottes zu Hause sind. Wenn sich das Reich des Lichtes öffnet, so wird in der Bibel ein Wort verwendet, griechisch Horao, was ein Sichtbarwerden beschreibt, verbunden mit einem echten Hervortreten aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare hinein. Teils mit einem materiellen, teils mit einem verklärten Leib. Den Geistern aus dem Reich der Finsternis ist diese Art des Erscheinens offensichtlich nicht gestattet. Wenn das Reich der Finsternis auf den Plan tritt, wird im Neuen Testament das griechische Wort für sich verstellen benutzt, eine andere Gestalt annehmen, sich mit einem anderen identifizieren. Thank you. Professor Hans Rohrbach schreibt in seinem Buch Unsichtbare Mächte und die Macht Jesu: Satan und seine Engel, den Dämonen, gelingt das Hervortreten aus dem Unsichtbaren, das heißt die volle Sichtbarmachung, nicht. In besonderen Fällen können sie Augen, Ohren und andere Sinne von Menschen beeindrucken, können also gesehen, gehört oder gefühlt werden, bleiben aber im Unsichtbaren. Das liegt in dem Wort sich verstellen. Um einen Leib von Fleisch und Blut zu haben, müssen sie in Menschen fahren. Dämonen versuchen immer eine Behausung von Fleisch und Blut auf dieser Erde zu finden, um dadurch im Sichtbaren wirken zu können. Ein dafür sehr eindrucksvolles Beispiel liefert uns eine Begebenheit, die im Lukas-Evangelium aufgeschrieben ist. Und als Jesus ans Land gestiegen war, kam ihm aus der Stadt ein Besessener entgegen, der seit langer Zeit kein Kleid mehr trug, auch in keinem Hause blieb, sondern in den Gräbern. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, peinige mich nicht. Denn Jesus hatte dem unreinen Geiste geboten, von den Menschen auszufahren, denn er hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt, und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt. Aber er zerriss die Bande und wurde vom Dämon in die Wüste getrieben. Jesus aber fragte ihn: Wie heißest du? Er sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren, und sie baten ihn, er möge ihn nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Es war aber daselbst eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide, und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren, und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von den Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Aus dem menschlichen Fleisch und Blut hinein in tierisches Fleisch und Blut. Diese Beschreibung aus der Zeit Jesu beinhaltet mehrere interessante Aspekte. Einen davon finden wir im letzten Satz. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Bibel kennt für Satan wenigstens 40 einzelne Benennungen. Zum Beispiel der Fürst dieser Welt, der Verführer, der Lügner und auch der Mörder oder Zerstörer. An dieser Stelle wollen wir zum Gläserschieben, Tischchen schreiben, Pendeln und dem Channeling zurückkehren. All das funktioniert ja nur, wenn Menschen daran beteiligt sind. Wenn durch die Menschen hindurch sich eine unsichtbare Welt in einer sichtbaren bemerkbar machen kann. Nirgendwo in der Bibel werden übernatürliche Phänomene, Phänomene, die die raumzeitliche und auf die Sinne angewiesene Begrenztheit des Menschen durchbrechen, von den natürlichen Möglichkeiten des Menschen her erklärt. Sie werden stets entweder mit einer dämonischen oder einer von Gott stammenden Ursache in Verbindung gebracht. Es stellt sich die Frage, welcher Bereich offenbart sich in den spiritistischen Sitzungen oder bei okkulten Aktivitäten? Ist es der Bereich des Lichts oder der Bereich der Finsternis? Wie wir ja schon feststellten, lässt sich der Bereich des Lichts nicht beschwören. Er tritt von selbst in Erscheinung, wann und wo er will. Natürlich auch in und durch Menschen, die dann von Gottes Geist getrieben, reden, schreiben oder auch Wunder vollbringen können. Doch diese, sagen wir es mal so, göttlichen Phänomene können auf keinen Fall von Menschen herbeigezaubert werden, also erzwungen werden. Im 5. Buch Mose Kapitel 18 ab Vers 10 warnt Gott sein Volk Israel, und diese Warnung gilt uns allen mit folgenden Worten: Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Wahrsager, oder ein Wolkendeuter, oder ein Schlangenbeschwörer, oder ein Zauberer, oder ein Bandsprecher, oder ein Medium, oder einer, der einen Wahrsagegeist hat, oder jemand, der die Toten befragt. Denn wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel. In dieser Textpassage werden mehrere okkulte Praktiken genannt. Unter anderem das Befragen von Toten und die Aktivitäten als Medium. Die Frage ist nun, warum ist solches okkulte Praktizieren vor Gott ein Greuel und weshalb spricht er wohl ein so striktes Verbot aus? Der Sinn dieses Verbots wird schnell deutlich, wenn man sich vor Augen führt, welche Folgen die Praktiken der Jenseitsbefragung nach sich ziehen. Das Beispiel der 17-jährigen Beate aus Bramsche steht für viele Hunderte schrecklicher und leidvoller Erfahrungen. Ganz harmlos hat es bei Beate begonnen, mit Gläserrücken. Sie fragte beispielsweise das Jenseits: Schaffe ich die Klassenarbeit? Oder: Liebt mich mein Freund wirklich? Doch schon bald ist es in Beates Geisterstündchen mit dem Spaß vorbei. Beate: Wir haben schreckliche Botschaften bekommen. Ich dachte einfach, mein Herz fliegt auseinander. Ich hatte das Gefühl, dass da irgendetwas Böses in meinen Körper eindringen will. Die 17-Jährige schläft unruhig und wacht nach Albträumen schweißgebadet auf. Die schulischen Leistungen sacken ab, das junge Mädchen isst kaum noch und zittert vor Kälte. Auch Beates Mutter registriert besorgt Veränderungen an ihrer Tochter. Beate wurde uns völlig fremd. Sie lachte anders, war aggressiv oder verschlossen, hatte Krach mit allen. Als es zu schlimm wird, kriecht die 17-Jährige nachts ins elterliche Bett, weil sie Angst vor der Dunkelheit hat und nicht mehr alleine schlafen will. Sie faselt etwas von einem Satansorden, der angeblich Menschen umbringt und vor dem sie Angst hat. Die Folgen dieses praktizierten Spiritismus sind nicht ohne Grund so schrecklich. Drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 offenbarten einem Reporter der Rhein-Lahn-Zeitung, mit welchen Bereichen man sich in Wirklichkeit einlässt, wenn die Geister gerufen werden und kommen. Wir haben dann einen anscheinend guten Geist, Kevin, gerufen. Wir waren halt sehr neugierig. Er hat uns unsere Spitznamen genannt und alle Geburtsdaten. Bis dann einer ihn fragte, ob wir auch mal mit einem bösen Geist fahren könnten. Da hat er geantwortet: Luzifer. Da kamen wir echt in Panik und haben zu ihm gesagt: Geh weg, wir wollen dich nicht. Vor lauter Panik haben wir alle Fenster und Türen aufgemacht und viermal ein Vaterunser gebetet. Er hat dann geschrieben: Satans Söhne werden in euch sein. Daraufhin haben wir ihn gefragt, was er will, warum er gekommen ist. Er hat geschrieben: Ihr werdet Seelen kaputt machen und andere Leute linken. Ja, er hat uns den Auftrag gegeben, anderen Leuten Böses zu tun. Einem Solinger Mädchen teilte angeblich Satan in einer Geisterstunde mit: Man will meine Macht zerstören, aber ich werde kämpfen. Tötet, vernichtet, was euch bedroht. Ich bin bei euch. Große Aufgaben warten auf euch. Ihr müsst die Welt erobern. Wartet, eure Stunde kommt bald. Was als Spielerei beim Gläserschieben oder Tischchenschreiben begann, endete schon für manchen tödlich. So berichtete die Illustrierte Quick im April 1988 von einer ganzen Serie von ungewöhnlichen Todesfällen, die Polizei und Eltern in Bensheim an der Bergstraße beschäftigt. Der 21-jährige Hartmut S. tanzt nachts wie ein Besessener auf einer Wiese am Stadtpark. Er ist schwarz gekleidet, summt und singt wirres Zeugs. Plötzlich hat er eine Spritze in der Hand, jagt sich eine tödliche Dosis des Hassmittels Strophantin in die Vene. Hartmut gehört einem Satanszirkel an. Der 22-jährige Jojo erstickt sich im Keller seines Elternhauses mit einer Plastiktüte. Auch er ein Teufelsanbeter. Der 23-jährige Ingo D. und seine Freundin Viola, 17, vergiften sich mit Auspuffgasen, die sie mit einem Schlauch ins Wageninnere leiten. Beide sind satansgläubig. Musik Wenn in der Bibel steht, von Jesus selbst gesagt, dass der Teufel ein Mörder von Anfang an ist, so sehen wir, dass das eine sehr präzise Aussage ist. Denken wir an Judas, der von Satan besessen Jesus verriet und anschließend sich umbrachte. Denken wir noch einmal an die Schweine, in die Jesus die Dämonen hineinschickt. Auch sie bringen sich selbst um und stürzen sich ins Meer. Sektenexperten vermuten, dass rund 10% der westdeutschen Schüler derzeit Erfahrungen mit Geistern gesammelt haben, mit gefährlichen Jenseitswesen, die sich häufig verstellen und tarnen, beispielsweise als verstorbene Erdenbürger. Die Nachwirkungen dieses zumeist aus Neugier und im Geheimen praktizierten Okkultismus sind dann auch häufig verheerend. Angstgefühle, Verwirrung, Albträume, Depression, Selbstmordgedanken, Wahnvorstellungen, schwere Geistesstörungen bis hin zum totalen Wahnsinn können die Folgen sein. Auf einer Tagung der Ärztevereinigung Hartmann-Bund im Dezember 1987 in Marl warnten Pädagogen, Mediziner und Psychologen vor einer spiritistischen Karriere, die schnell in Richtung Satanismus führen könne. Aus dem Alten wie dem Neuen Testament ist erkennbar, dass der selbst eingeschlagene Weg ins Jenseits stets der Weg in den dämonischen Bereich Satans ist. Egal mit welchen Hilfsmitteln ich versuche, Kontakt zu einem übersinnlichen Bereich zu bekommen, ob es durchs Pendeln ist oder durch Karten, durchs Tischchen oder Gläschen, immer werde ich Kräfte und Mächte aus dem Reich der Finsternis anpeilen und anzapfen. Und die Einstiegsluke für das Reich der Finsternis ist das Unbewusste, das Unterbewusstsein im Menschen. Deshalb versetzen Medien sich auch in Trance, weil dann dieser Bereich freigesetzt wird. Deshalb wird bei vielen Techniken, mit denen man ins Jenseits stoßen will, Passivität verlangt, ein sich totales Öffnen. Deshalb wandert das Gläschen, weil aus dem Unterbewusstsein diese dämonischen Kräfte emporsteigen und durch den beteiligten Geisterbeschwörer, der das Gläschen bewegt, in das Sichtbare treten können. Und deshalb kommt es auch zu den verheerenden Auswirkungen, die wir gerade beschrieben haben. Angst, Wahnsinn und so weiter sind ja dort angesiedelt, in den Tiefen des menschlichen Seelenlebens. Sicherlich wird jetzt mehr verständlich, weshalb Gott als Schöpfer und Gönner des Menschen einen Kontakt mit diesem mörderischen Bereich verbietet. Nun mag man fragen, warum befassen sich immer mehr Jugendliche mit okkulten Praktiken, lassen sich auf Befragungen des Jenseits ein. Neben Neugier und Abenteuerlust liegt ein Grund darin, dass in unterschiedlichsten Bereichen Okkultismus und Spiritismus einem jugendlichen Millionenpublikum vorgestellt und schmackhaft gemacht wird, zum Beispiel durch Filme, Bücher, Spiele und auch Spielzeug. Greifen wir einen Bereich heraus, der hervorragend verdeutlicht, wie bereits Kinder an den Okkultismus geschickt herangeführt werden. Das Gesellschaftsspiel Die drei Magier erhielt 1985 den begehrten Kritikerpreis Das schönste Spiel des Jahres 85. Anfang 1988 waren von diesem Spiel 70.000 Exemplare verkauft. Zum Spielmaterial gehören auch 14 originalgetreue Nachbildungen der echten Tarot-Wahrsagekarten. Während des Spiels lernt man nun die Bedeutung der Tarotkarten als Möglichkeit des Wahrsagens kennen. Wie diese Möglichkeit des spielerischen Kennenlernens der Wahrsagerei mittels Karten konkret aufgegriffen und weitergeführt werden kann, zeigt eine Serie in der deutschen Jugendzeitschrift Mädchen. Im Februar und März 1988 präsentierte sie die zweiteilige Serie Liebestarot, das große Orakel, Glück und Schicksal. Der Beitrag stellte nicht nur das Tarotspiel vor, sondern leitete auch an, wie man die Karten legt und deutet. Mit dazu gab es 22 Original-Tarotkarten zum Heraustrennen. Bei der Mädchenaktion ging es nicht mehr nur um ein spannendes Gesellschaftsspiel, hier wurden junge Mädchen konkret in die Wahrsagerei eingewiesen. Möglicherweise werden diese Jungwahrsagerinnen auf interessierte Mütter oder Omis stoßen, die beispielsweise in der größten Frauenzeitschrift Europas Bild der Frau ebenfalls zur Wahrsagerei angeleitet wurden. In der Ausgabe vom 4. Juli 1988 wurden 9 Wahrsagekarten zum Herausschneiden angeboten mit einer Anleitung zur Zukunftsdeutung. Das Ganze wurde als Urlaubsspiel für den Strand empfohlen, um damit viele staunende Freunde zu gewinnen, wie es hieß. Dass in den unterschiedlichsten Bereichen für die Beschäftigung mit dem Übersinnlichen geworben wird, zeigt ein anderes Beispiel. Nach einer Umfrage der Computerzeitschrift Chip haben 40% der deutschen Haushalte mit Jugendlichen einen Heimcomputer. Doch was da auf den Bildschirmen der Ataris, Schneiders, Amigas oder Commodores erscheint, ist häufig nichts anderes als eine unterhaltende Einführung in zentrale Elemente des Okkultismus. Es sind sogenannte Fantasy-Spiele, in denen Jugendliche lernen, mittels gespielter, okkulter Praktiken einen Gegenspieler zu bezwingen. Diese Fantasy-Computerspiele, von denen es mittlerweile mehrere Tausende gibt, bauen auf den Fantasy-Rollenspielen auf, die schon seit vielen Jahren als Gesellschaftsspiele auf dem Markt sind. Diese Spiele mit den Namen wie Das Schwarze Auge oder Dungeons and Dragons hielt ein amerikanischer Okkultist für eine gute Einführung in das Okkulte. Eine andere Art der Einführung oder besser Heranführung an das Okkulte gelingt möglicherweise der Kinderkassettenserie Bibi Blocksberg. Mittlerweile sind rund 8 Millionen Hörspielabenteuer der Bibi Blocksberg verkauft. In dieser Serie wird Kindern das neue Bild der Hexe vorgestellt. Die neuen Hexen stecken nicht mehr kleine Kinder in den Ofen, wie bei Hänsel und Gretel, sondern sind moderne, ganz normale Frauen, die die Magie oder andere okkulte Praktiken nur für gute Zwecke einsetzen, so wie die kleine Bibi und Mutter Barbara Blocksberg es auch tun. Mittlerweile soll es in Deutschland rund 10.000 praktizierende Hexen geben. Sie beten heidnische Götter an, verkehren mit Geistern und versuchen auch den Teufel ein neues Gewand zu verpassen. Luzifer sei der positive Lichtbringer gewesen, er sei der eigentliche Gott, der später von den Männern und der Männerreligion des Christentums verteufelt wurde. Dieses neue Image des Teufels ist auch bei immer mehr Jugendlichen vorzufinden. Das von Gott gestürzte Engelwesen ist nicht mehr der gefürchtete Erzböse. Satan steigt zu einem verehrungswürdigen Wesen auf, wird zu einer echten Alternative zum Gott der Bibel. Als Satan Jesus Christus versuchen will, führt er Jesus unter anderem auf einen hohen Berg und zeigt dem Sohn Gottes alle Reiche der Welt. Und der Teufel sprach zu Jesus: All diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. In dieser Textstelle wird etwas deutlich, was immer mehr Jugendliche heute hautnah erfahren. Wer bereit ist, Satan anzubeten, kann damit rechnen, dass das gefallene Engelwesen ihm Macht verleiht. In einem Interview bekannte der berühmte Rockmusiker Alice Cooper: In einer Geistersitzung versprach mir ein Geist den Ruhm und die Weltherrschaft durch die Rockmusik und Reichtum im Überfluss. So bin ich weltbekannt geworden. Er verlangte dafür meinen Körper. Satan verlangt nicht nur den Körper, er fordert auch die Seele, um Menschen im Hier und Jetzt quälen und versklaven zu können. Sein Hauptziel ist es aber, Menschen für alle Ewigkeit zu ruinieren. Okkultismus, Magie oder Spiritismus sind vor Gott Greuelsünden, aber sie sind keine so schweren Sünden, dass sie einer Spezialbehandlung bedürfen, wie häufig angenommen wird. Greuelsünden sind nach der Bibel auch Homosexualität, der sexuelle Umgang mit Tieren, falsche Herzen sind dem Herrn ein Greuel, Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel, der gottlosen Weg ist dem Herrn ein Greuel und so weiter und so weiter. Für alle diese Greuelsünden, auch für den praktizierten Okkultismus, gilt der normale biblische Weg der Vergebung und Befreiung. Der Auftrag an den Apostel Paulus für die Missionsarbeit unter den Heiden lautete: Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott bekehren, damit sie Vergebung der Sünden und ein Erbe unter denen erhalten, die durch den Glauben an mich geheiligt worden sind. Der Helge Stadelmann schreibt in seinem Buch Das Okkulte: Das erste Anliegen im Hinblick auf Befreiung aus okkulter Verstrickung muss es sein, die Sünde als Sünde zu erkennen. Der Sündenerkenntnis folgt das Sündenbekenntnis, die Um- bzw. Abkehr von der Sünde, die Buße. Sie bedeutet ein Darbringen der Schuld zum Kreuz Jesu Christi, wo der Sieg über Satan und seine Mächte bereits erfochten und für alle Sündenschuld bezahlt worden ist. Die Befreiung von okkulten Sünden wird durch ein Inanspruchnehmen der durch Jesus vollbrachten Erlösung bewirkt und vollzieht sich seitens des Menschen in den Schritten der Sündenerkenntnis, der Gesinnungsänderung und der radikalen Lösung von allem Okkulten, was vom seelsorgerlichen Befehlswort im Namen Jesu begleitet sein kann, sowie in einer ganzen Hingabe an Gott, der allein die Befreiung wirkt. Der Theologe Emil Brunner hat einmal gesagt: Die wichtigste Lehre vom Teufel ist die, dass er durch Jesus Christus besiegt wurde. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, wie es im 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 8 heißt. In Jesus Christus ist das Reich Gottes gekommen, in dem alles Satanische und Okkulte auf verlorenen Posten steht. Dieses gilt auch heute noch. Besonders heute, wo der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann, wie es im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8 nachzulesen ist. Egal wie tief jemand in diesem dämonischen, satanischen Bereich verstrickt war oder ist, Jesus Christus ist Sieger, denn er hat dem Teufel die Macht genommen. Und dass das keine Theorie ist, sondern auch heute praktisch erlebt werden kann, zeigt das folgende Beispiel. Es ist die Geschichte einer ehemaligen Oberhexe, nennen wir sie Christine. Christine ist heute Anfang 40 und lebt sehr zurückgezogen auf einem einsamen Bauernhof in den Bergen. Ihre Geschichte wird an vielen Stellen unglaublich klingen, trotzdem ist sie wahr. Christine wuchs in einer Familie auf, in der sich der Vater und die Großmutter okkulten Praktiken verschrieben hatten. Beide waren Meister im Umgang mit übersinnlichen Kräften, besonders die Großmutter, die sich auflösen und an anderen Orten wieder materialisieren konnte. Schon sehr früh versuchten die beiden, Christine in die okkulte Praxis einzuführen, indem sie das Kind satanischen Mächten weihten. Mit deren Hilfe waren sie auch in der Lage, hell zu sehen und Geistheilungen vorzunehmen. Im Alter von etwa 10 Jahren schlitzte sich Christine durch den Sturz von einer Rampe ein Bein mit einer Mistgabel auf. Ihr Vater versetzte sie in einen Trancezustand. Als Christine aufwachte, war die Wunde geschlossen. Schon bald wurde das Mädchen zum festen Mitglied einer Vereinigung, die hinter verschlossenen Türen abscheulichste Satansorgien feierte und mit der jenseitigen Welt der Geister auf Du und Du stand. Christine musste sich 2 Tage in einen Sarg legen und erlebte, wie sie heute sagt, sehr intensiv den direkten Kontakt mit den Geistern. Je mehr sie die Einweihungsleiter emporkletterte, umso phänomenaler wurden die Wundertaten, zu denen sie in der Lage war. Selbst das sich auflösen und materialisieren war für sie zum Schluss fast normal. All das geschah mit Hilfe von satanischen Geistern, mit denen die Vereinigung einen hemmungslosen Verkehr pflegte. Meistens waren es Verstorbene. Natürlich nahm Christine auch erfolgreich Geistheilungen vor, die sie mit Hilfe der Großmutter durch Handauflegungen, Pendeln und Beschwörungen durchführte. Doch die Angst vor ihrem Vater und die fürchterlichen sexuellen Entgleisungen während der Jenseitsbeschwörungen, die bis hin zum Verkehr mit Tieren führten, ruinierten das junge Mädchen so sehr, dass es beschloss, von zu Hause fortzulaufen. Sie kommt zu frommen Pflegeeltern, bei denen sie zum ersten Mal mit dem Glauben an Jesus Christus konfrontiert wird. In Christine entsteht ein Verlangen, diesen Jesus kennenzulernen. Ich habe so eine Sehnsucht gehabt, Jesus kennenzulernen. Aber ich konnte nicht. Meine Pflegeeltern haben mit mir damals eine schlimme Zeit erlebt. Vielmals konnte ich am Sonntag im Gottesdienst die Predigt nicht aushalten und lief einfach raus. Da war so eine Macht in mir. Ich konnte einfach nicht sitzen bleiben. Ich habe dann geweint und gebrüllt wie ein Tier. Es war einfach schlimm. Meine Pflegeeltern waren wirklich fast am Verzweifeln. Mein innerstes Verlangen war, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Aber es ging einfach nicht. Ich konnte auch nicht beten. Auch spätere Versuche, zum Glauben zu finden, scheitern. Als Christine versucht, in der Bibel zu lesen, erlebt sie die Kraft der Jenseitsmächte. Wenn ich die Bibel lesen wollte, war sie plötzlich weg. Oder wenn ich einen Text lesen wollte, war er einfach nicht mehr da. Ich sah nichts mehr. Durch die Vermittlung einer gläubigen Frau kommt Christine zu einem Seelsorger. Über 2 Jahre dauert es, bis Christine ganz und gar von den satanischen Mächten frei werden konnte. Sie erfuhr am eigenen Leibe, dass Jesus Christus auch heute noch Sieger über Hölle, Tod und Teufel ist. Der 25. Oktober 1982 war nicht nur der Tag, an dem sie die letzten satanischen Fesseln abschütteln konnte, seit diesem Tag verloren sich auch alle okkulten Fähigkeiten. Heute ist Christine ein gelöster und fröhlicher Mensch. Christine sagt heute, dass sie durch die Vererbung der okkulten Fähigkeiten von Kindesbeinen an gar nicht wusste, was eigentlich ein normales Leben ist. Erst nachdem sie ihr Leben Jesus Christus anvertraute, lernte sie ein völlig neues Lebensgefühl kennen. Das war wie bei einem Kind ein Neuanfang. Wenn ich mein Leben noch einmal von vorne beginnen könnte, würde ich gleich vom ersten Tag an nur mit Jesus leben wollen. Ihre neue Lebenssituation fasst sie in einem Bibelvers zusammen, der in Galater 2, Vers 20 steht. Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst dahingegeben hat.